Demetrius von Friedrich von Schiller. Zweiter Aufzug. Erste Szene. Ansicht eines griechischen Klosters in einer öden Wintergegend am See Belosero. Ein Zug von Nonnen in schwarzen Kleidern und Schleiern geht hinten über die Bühne. Martha in einem weißen Schleier steht von den übrigen abgesondert, an einen Grabstein gelehnt. Olga tritt aus dem Zuge heraus, bleibt einen Augenblick stehen, sie zu betrachten, und tritt alsdann näher. Olga, treibt dich das Herz nicht auch heraus, mit uns ins Freie der erwachenden Natur? Die Sonne kommt, es weicht die lange Nacht, das Eis der Ströme bricht, der Schlitten wird zum Nachen und die Wandervögel ziehen. Geöffnet ist die Welt, uns alle lockt die neue Lust aus enger Klosterszelle ins offene Heitre der verjüngten Flur. Nur du willst ewig deinem Gram zum Raub, die allgemeine Fröhlichkeit nicht teilen? Martha, lass mich allein und folge deinen Schwestern. Ergehe sich in Lust, wer hoffen kann. Mir kann das Jahr, das alle Welt verjüngt, nichts bringen. Mir ist alles ein Vergangnes, liegt alles als gewesen hinter mir. Olga, beweinst du ewig deinen Sohn und trauerst um die verlorne Herrlichkeit? Die Zeit, die Balsam gießt in jede Herzenswunde, verliert sie ihre Macht an dir allein? Du warst die Zarin dieses großen Reichs, warst Mutter eines blühenden Sohns, er wurde durch ein entsetzlich Schicksal dir geraubt. Ins öde Kloster sahst du dich verstoßen, hier an den Grenzen der belebten Welt. Doch 16-mal seit jenem Schreckenstage hat sich das Angesicht der Welt verjüngt. Nur deines seh ich ewig unverändert, ein Bild des Grabs, wenn alles um dich lebt. Du gleichst der unbeweglichen Gestalt, wie sie der Künstler in den Stein geprägt, um ewig fort dasselbe zu bedeuten. Martha, ja, hingestellt hat mich die Zeit zum Denkmal eines schrecklichen Geschicks. Ich will mich nicht beruhigen, will nicht vergessen. Das ist eine feige Seele, die eine Heilung annimmt von der Zeit, Ersatz fürs Unersetzliche. Mir soll nichts meinen Gram abkaufen, wie des Himmels Gewölbe ewig mit dem Wandrer geht, ihn immer unermeßlich, ganz umfängt, wohin er fliehend auch die Schritte wende, so geht mein Schmerz mit mir, wohin ich wandle. Er schließt mich ein wie ein unendlich Meer. Nie ausgeschöpft hat ihn mein ewig Weinen. Olga, o sieh doch, was der Fischerknabe bringt, um den die Schwestern sich begierig drängen. Er kommt von fern her, von bewohnten Grenzen, er bringt uns Botschaft aus der Menschenland. Der See ist auf, die Straßen wieder frei, reizt keine Neugier dich, ihn zu vernehmen? Denn sind wir gleich gestorben für die Welt, so hören wir doch gern von ihren Wechseln, und an dem Ufer ruhig mögen wir den Brand der Wellen mit Verwunderung schauen. Nonnen kommen zurück mit einem Fischerknaben. Xenia, sag an, erzähle, was du Neues bringst. Alexia, was draußen lebt im Säkulum, erzähle. Fischer, lasst mich zu Worte kommen, heilige Frauen. Xenia. Ist's Krieg? Ist's Friede? Alexia. Wer regiert die Welt? Fischer. Ein Schiff ist zu Archangel angekommen, herab vom Eispol, wo die Welt erstarrt. Olga. Wie kam ein Fahrzeug in dies wilde Meer? Fischer. Es ist ein engelländisch Handelsschiff, den neuen Weg hat es zu uns gefunden. Alexia. Was doch der Mensch nicht wagt für den Gewinn. Xenia. So ist die Welt doch nirgends zu verschlossen. Fischer. Das ist noch die geringste Neuigkeit, ganz anderes Geschick bewegt die Erde. Alexia. O sprich, erzähle. Olga. Sage, was geschehen. Fischer. Erstaunliches erlebt man in der Welt, die Toten stehen auf, verstorbne leben. Olga. Erklär dich, sprich. Fischer. Prinz Dimitri, Iwans Sohn, den wir als tot beweinen 16 Jahr, er lebt, er ist in Polen aufgestanden. Olga. Prinz Dimitri lebt. Marfa, auffahrend. Mein Sohn. Olga. Fass dich, o halte, halte dein Herz, bis wir ihn ganz vernommen. Alexia. Wie kann er leben, der ermordet ward zu Uklitsch und im Feuer umgekommen? Fischer. Er ist entkommen aus der Feuersnot, in einem Kloster hat er Schutz gefunden, dort wuchs er auf in der Verborgenheit, bis seine Zeit kam, sich zu offenbaren. Olga zur Marfa. Du zitterst, Fürstin, du erbleichst? Marfa. Ich weiß, dass es ein Wahn ist, doch so wenig noch bin ich verhärtet gegen Furcht und Hoffnung, dass mir das Herz in meinem Busen wankt. Olga. Warum wär es ein Wahn? O hör ihn, hör ihn! Wie könnte solch Gerücht sich ohne Grund verbreiten? Fischer. Ohne Grund? Zu Waffen greift das ganze Volk der Litauer, der Polen, der große Fürst erbebt in seiner Hauptstadt. Marfa, an allen Gliedern zitternd, muß sich an Olga und Alexia lehnen. Xenia. O, das wird ernsthaft, rede, sage alles. Alexia. Sag an, wo du das Neue aufgerafft. Fischer. Ich aufgerafft? Ein Brief ist ausgegangen vom Zar in alle Lande seiner Herrschaft. Den hat uns der Posadnik unserer Stadt verlesen in versammelter Gemeinde. Darinnen steht, dass man uns täuschen will und dass wir dem Betrug nicht sollen glauben. Drum eben glauben wir's, denn wär's nicht wahr, der große Fürst verachtete die Lüge. Marfa, ist dies die Fassung, die ich mir errang? Gehört mein Herz so sehr der Zeit noch an, dass mich ein leeres Wort im Innersten erschüttert? Schon 16 Jahr bewein ich meinen Sohn und glaubte nun auf einmal, dass er lebe. Olga, du hast ihn 16 Jahr als tot beweint, doch seine Asche hast du nie gesehen. Nichts widerlegt die Wahrheit des Gerüchts. Wacht doch die Vorsicht über dem Geschick der Völker und der Fürstenhaupt. O öffne dein Herz der Hoffnung, unerforschlich sind. Zeile fehlt. Wer kann der Allmacht Grenzen setzen? Marfa. Soll ich den Blick zurück ins Leben wenden, von dem ich endlich abgeschieden war? Worte fehlen. Nicht im Grab? Nicht bei den Toten wohnte meine Hoffnung? O sagt mir nichts mehr, lasst mein Herz sich nicht an dieses Trugbild hängen, lasst mich nicht den teuren Sohn zum zweiten Mal verlieren. O, meine Ruh ist hin, hin ist mein Friede, ich kann dies Wort nicht glauben, ach, und kann's nun ewig nicht mehr aus der Seele löschen. Weh mir, erst jetzt verlier ich meinen Sohn, jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich bei den Toten, ob bei den Lebenden ihn suchen soll. Endlosem Zweifel bin ich hingegeben. Man hört eine Glocke, Schwester Pförtnerin. Olga. Was ruft die Glocke, Schwester Pförtnerin? Schwester Pförtnerin kommt. Pförtnerin. Der Akcheri steht vor den Pforten, er kommt vom großen Zar und will Gehör. Olga. Der Akcheri vor unsern Pforten? Was führt ihn außerordentliches her, den weiten? Worte fehlen. Xenia. Kommt alle, ihn nach Würden zu empfangen. Sie gehen nach der Pforte, in dem tritt der Akcheri ein, sie lassen sich alle vor ihm auf ein Knie nieder, er macht das griechische Kreuz über sie. Chiob. Den Kuss des Friedens bring ich euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Geists, der ausgeht von dem Vater. Olga. Herr, wir küssen in Demut deine väterliche Hand, was, Worte fehlen, gebiete deinen Töchtern. Chiob. An Schwester Marfa lautet meine Sendung. Olga. Hier steht sie und erwartet dein Gebot. Chiob und Marfa. Chiob. Der große Fürst ist's, der mich an dich sendet. Worte fehlen, denkt er dein. Denn wie die Sonne mit ihrem Flammenaug die Welt durch, Wort fehlt, und Fülle rings verbreitet, so ist das Aug des Herrschers überall. Bis an die fernsten Enden seines Reichs wacht seine Sorge, späht sein Blick umher. Marfa, wie weit sein Arm trifft, hab ich wohl erfahren. Chiob, er kennt den hohen Geist, der dich beseelt, drum teilt er zürnend die Beleidigung, die ein Verwegner dir zu bieten wagt. Marfa, Zeile fehlt. Chiob, ein frecher Trugner in der Polen Land, ein Renegat und Rostriga, der, sein Gelübd abschwörend, seinen Gott verleugnet, missbraucht den edlen Namen deines Sohns, den dir der Tod geraubt im Kindesalter. Der dreiste Gaukler rühmt sich deines Bluts und gibt sich für des Zaren Iwans Sohn. Zeile fehlt, den Afterkönig, den er selbst erschaffen, mit Heereskraft in unsere Grenzen ein. Das treue Herz der Reußen führt er irre und reizt sie auf zu Abfall und Verrat. Zeile fehlt, der Zar zu dir in väterlicher Meinung. Du ehrst die Mahnen deines Sohns, du wirst nicht dulden, dass ein frecher Abenteurer ihm aus dem Grabe seinen Namen stiehlt und sich verwegen drängt in seine Rechte. Erklären wirst du laut vor aller Welt, daß du den, Worte fehlen, du wirst nicht fremdes Bastardblut ernähren an deinem Herzen, das so edel schlägt. Du wirst, der Zar erwartet es von dir, der schändlichen Erfindung widersprechen mit dem gerechten Zorn, den sie verdient. Marfa hat während dieser Rede die heftigsten Bewegungen bekämpft. Was hör ich, Akcheri? O sagt an, durch welcher Zeichen und Beweise Kraft beglaubigt sich der kecke Abenteurer als Iwans Sohn, den wir als tot beweinen? Chob, durch eine flüchtge Ähnlichkeit mit Iwan, durch, Worte fehlen, und durch ein köstlich Kleinod, das er zeigt, täuscht er die Menge, die sich gern betrügt. Marfa, was für ein Kleinod, o, das sagt mir an. Chob, ein goldnes Kreuz, belegt mit 9 Smaragden, das ihm der Knäs Iwan Mistislavskö, so sagt er, in der Taufe umgehangen. Marfa, was sagt ihr? Dieses Kleinod weist er auf? Mit gezwungener Fassung. Und wie behauptet er, dass er entkommen? Chob, ein treuer Diener und Diak hab ihn dem Mord entrissen und dem Feuersbrand und nach Smolensko heimlich weggeführt. Marfa, wo aber hielt er sich, wo gibt er vor, dass er bis diese Stunde sich verborgen? Chob, im Kloster Tschudorf sei er aufgewachsen, sich selber unbekannt, von dort hab er nach Litauen und Polen sich geflüchtet, wo er dem Fürst von Sendomir gedient, bis ihm ein Zufall seinen Stand entdeckt. Marfa, mit solcher Fabel kann er Freunde finden, die Blut und Leben wagen an sein Glück? Chob, o Zaren, falsches Herzens ist der Pole, und neidisch sieht er unsers Landes flor. Zeile fehlt, den Krieg in unsern Grenzen anzuzünden. Marfa, doch gäb es selbst in Moskau gläub'ge Seelen, die dieses, Worte fehlen, berückt? Chob, der Völkerherz ist wankelmütig, Fürstin, sie lieben die Veränderung, sie glauben, durch eine neue Herrschaft zu gewinnen. Der Lüge kecke Zuversicht reißt hin, das Wunderbare findet Gunst und Glauben, drum wünscht der Zar, dass du den Wahn des Volks zerstreust, durch eine, Worte fehlen, dich, Worte fehlen, der sich verwegen lügt zu deinem Sohn. Mich freut's, dich so bewegt zu sehen, dich empört, ich seh's, das freche Gaukelspiel, und deine Wangen färbt der edle Zorn. Marfa, und wo, das sagt mir noch, verweilt er jetzt, der sich für unsern Sohn zu geben wagt? Chob, schon rückt er gegen Tschernigow heran, von Kiew hört man, sei er aufgebrochen, ihm folgt der Polen leicht berittne Schar, samt einem Heerzug donnischer Kosaken. Marfa, o höchste Allmacht, habe Dank, Dank, Dank, dass du mir endlich Rettung, Rache sendest. Chob, was ist dir, Marfa? Wie versteh ich das? Marfa, o Himmelsmächte, führt ihn glücklich her, ihr Engel alle, schwebt um seine Fahnen. Chob, Ist's möglich? Wie? Dich kannte der Betrüger? Martha. Er ist mein Sohn, an diesen Zeichen allen erkenn ich ihn, an deines Zaren Furcht erkenn ich ihn, er ist's, er lebt, er naht, herab von deinem Thron, Tyrann, erzittre, es lebt ein Sprössling noch von Rurigs Stamm, der wahre Zar, der rechte Erbe kommt, er kommt und fordert Rechnung von dem Seinen. Chiob. Wahnsinnige, bedenkst du, was du sagst? Martha. Erschienen endlich ist der Tag der Rache, der Wiederherstellung. Der Himmel zieht aus Grabesnacht die Unschuld an das Licht. Worte fehlen. Mein Todfeind muß, zu meinen Füßen kriechend, Gnade flehen, o meine heißen Wünsche sind erfüllt. Chiob, kann dich der Hass zu solchem Grad verblenden? Martha, kann deinen Zar der Schrecken so verblenden, dass er Errettung hofft von mir? Von mir? Der unermeßlich schwer Beleidigten, dass er dich an mich sendet, Worte fehlen, abzulisten. Ich soll den Sohn verleugnen, den der Himmel mir durch ein Wunder aus dem Grabe ruft, ihm meines Hauses Mörder zu gefallen, der über mich unsäglich weh gehäuft, Worte fehlen. Soll ich die Rettung von mir stoßen, die mir Gott in meinem tiefen Jammer endlich sendet? Chiob. Zeile fehlt. Martha. Nein, du entrinnst mir nicht. Ich habe dich, ich lasse dich nicht los. O endlich kann ich meine Brust entladen, ausströmen endlich, kann ich meinen Schmerz der tiefsten Seele, lang verhaltenen Groll, ins Antlitz meines Feinds. Wer war's, der mich in diese Gruft der Lebenden verstieß, mit allen frischen Kräften meiner Jugend, mit allen warmen Trieben meiner Brust? Wer riss den teuren Sohn mir von der Seite und sandte Mörder aus, ihn zu durchbohren? O keine Zunge nennt, was ich gelitten, wenn ich die langen, hellgestirnten Nächte mit ungestillter Sehnsucht durchgewacht, der Stundenlauf an meinen Tränen zählte. Zeile fehlt. Der Tag der Rettung und der Rache kommt, ich seh den Mächtigen in meiner Macht. Chiob, du glaubst? Worte fehlen. Martha, er ist in meiner Macht, ein Wort aus meinem Mund, ein einziges kann sein Geschick entscheiden. Das ist's, warum dein Herrscher mich beschickte. Das ganze Volk der Reußen und der Polen sieht jetzt auf mich. Wenn ich den Zarowitsch für meinen Sohn und Iwans anerkenne, Zeile fehlt, verleugn ich ihn, so ist er ganz verloren, denn wer wird glauben, dass die wahre Mutter, die wie ich beleidigt war, verleugnen könnte, ihres Herzens Sohn mit ihres Hauses Mörder einverstanden? Ein Wort nur kostet mich's, und alle Welt verlässt ihn als Betrüger. Ist's nicht so? Dies Wort will man von mir. Den großen Dienst, gesteh's, kann ich dem Godunow erzeigen. Chiob, dem ganzen Vaterland erzeigst du ihn, aus schwerer Kriegsnot rettest du das Reich, wenn du der Wahrheit Ehre gibst. Du selbst, du zweifelst nicht an deines Sohnes Tod und könntest zeugen wider dein Gewissen? Martha, ich hab um ihn getrauert 16 Jahr, doch seine Asche sah ich nie. Ich glaubte der allgemeinen Stimme seinen Tod und meinem Schmerz. Der allgemeinen Stimme und meiner Hoffnung glaub ich jetzt sein Leben. Es wäre ruchlos, mit verwegnem Zweifel der höchsten Allmacht Grenzen setzen wollen. Doch wär er auch nicht meines Herzens Sohn, er soll der Sohn doch meiner Rache sein. Ich nehm ihn an und auf an Kindesstatt, den mir der Himmel rächend hat geboren. Chob, Zeile fehlt. Martha, er kann mich töten, meine Stimme kann er im Grab ersticken oder Kerkers Nacht, daß sie nicht mächtig durch die Welt erschalle. Das kann er, doch mich reden lassen, was ich nicht will, das vermag er nicht, dazu bringt er mich nicht durch, mochte fehlen, den Zweck hat er verloren. Chob, ist dies dein letztes Wort? Besinn dich wohl, bring ich dem Zar nicht besseren Bescheid? Martha, er hoffe auf den Himmel, wenn er darf, auf seines Volkes Liebe, wenn er kann. Chob, Unglückliche, du willst entschlossen dein Verderben, du hältst dich an ein schwaches Rohr, das bricht, du wirst mit ihm zugrunde gehen. Martha, allein? Es ist mein Sohn, ich will nicht daran zweifeln, die wilden Stämme selbst der freien Wüste bewaffnen sich für ihn, der stolze Pole, der Palatinus wagt die edle Tochter an seiner guten Sache reines Gold. Und ich allein verwarf ihn, seine Mutter? Und mich allein durchschauerte der Sturm der Freude nicht, der schwindelnd alle Herzen ergreift und in Erschütterung bringt die Erde? Er ist mein Sohn, ich glaub an ihn, ich will's. Ich fasse mit lebendigem Vertrauen die Rettung an, die mir der Himmel sendet. Er ist's. Er zieht mit Heereskraft heran, mich zu befreien, meine Schmach zu rächen. Hört seine Trommeln, seine Kriegstrompeten. Ihr Völker, kommt von Morgen und Mittag aus euren Steppen, euren ew'gen Wäldern, in allen Zungen, allen Trachten kommt. Zäumet das Ross, das Rentier, das Kamel, wie Meereswogen strömet zahllos her und dränget euch zu eures Königs Fahnen. O warum bin ich hier geengt, gebunden, beschränkt mit dem unendlichen Gefühl? Du ew'ge Sonne, die den Erdenball umkreist, sei du die Botin meiner Wünsche, du allverbreitet, ungehemmte Luft, die schnell die weitste Wanderung vollendet, o trag ihm meine glühende Sehnsucht zu. Ich habe nichts als mein Gebet und Flehn, das schöpf ich flammend aus der tiefsten Seele, beflügelt send ich's in des Himmels Höhn, wie eine Heerschar send ich dir's entgegen. Zweite Szene. Eine Anhöhe mit Bäumen umgeben, eine weite und lachende Ferne eröffnet sich. Man sieht einen schönen Strom durch die Landschaft ausgegossen, die von dem jungen Grün der Saaten belebt ist. Näher und ferner sieht man die Turmspitzen einiger Städte leuchten, Trommeln und Kriegsmusik hinter der Szene. Odowalski und andere Offiziere treten auf, gleich darauf Demetrius. Odowalski: Lasst die Armee am Wald hinunterziehen, indes wir uns hier umschauen, auf der Höhe. Einige gehen. Demetrius tritt auf. Demetrius, zurückfahrend: Ha, welch ein Anblick! Odowalski: Ha, du siehst dein Reich vor dir geöffnet, das ist Russischland. Razin: Hier, diese Säule trägt schon Moskaus Wappen, hier hört der Polen Herrschgebiete auf. Demetrius: Ist das der Dnjepr, der den stillen Strom durch diese Auen gießt? Odowalski: Dort fließt der Dnjepr hinter Tschernigow, das ist die Desna, Herr, die, Worte fehlen, und was du siehst, ist deines Reiches Boden. Razin: Was dort am fernen Himmel glänzt, das sind die Kuppeln von Severisch Novgorod. Demetrius: Welch heitrer Anblick, welche schöne Auen. Odowalski: Der Lenz hat sie mit seinem Schmuck bedeckt, denn Fülle Korns erzeugt der üpp'ge Boden. Demetrius: Der Blick schweift hin im Unermeßlichen. Odowalski: Doch ist's ein kleiner Anfang nur, o Herr, des großen Russenreichs, denn unabsehbar streckt es der Morgensonne sich entgegen, und keine Grenzen hat es nach dem Nord, als die lebend'ge Zeugungskraft der Erde. Razin: Sieh, unser Zar ist ganz nachdenkend worden. Demetrius: Auf diesen schönen Auen wohnt noch der Friede, und mit des Krieges furchtbarem Gerät erschein ich jetzt, sie feindlich zu verheeren. Odowalski: Dergleichen, Herr, bedenkt man hinterdrein. Demetrius: Du fühlst als Pole, ich bin Moskaus Sohn, es ist das Land, das mir das Leben gab. Vergib mir, teurer Boden, heimische Erde, du heiliger Grenzpfeiler, den ich fasse, auf den mein Vater seinen Adler grub, dass ich, dein Sohn, mit fremden Feindeswaffen in deines Friedens ruhigen Tempel falle. Mein Erb zurückzufordern, komm ich her und den geraubten, edeln Vaternamen. Hier herrschten die Waräger, meine Ahnherrn, in langer Reih seit 30 Menschen altern. Ich bin der letzte ihres Stamms, dem Mord entrissen durch ein göttliches Verhängnis. Alles in dieser kurzen Szene muß sich sinnlich darstellen, und wenn Demetrius abgegangen, muß ein Zug über die Szene beginnen, während welchem verwandelt wird. Marsch begleitet ihn. Soll diese Szene nicht auch zu irgendeiner Handlung benutzt werden können? Es muß so viel geschehen, es ist so viel zu zeigen. Aussenden von Manifesten und Agenten in die Plätze, Zustand der russischen Grenzen, man erfährt diesen durch die Zurückkunft eines solchen Emissärs, Gesandtschaft der Kosaken, wann fällt sie vor, das gute Omen, Disposition des Feldzugs, man geht über die Desna, ein Teil des Heers trennt sich von dem andern. Dritte Szene. Ein russisches Dorf. Freier Platz vor der Kirche, man hört die Sturmglocke. Gleb, Ilja und Timoska eilen mit Äxten bewaffnet auf die Szene. Gleb, aus dem Hause kommend. Was rennt das Volk? Ilja, aus einem andern Haus. Wer zog die Feuerglocke? Timoska. Nachbarn, heraus! Kommt alle, kommt zu Rat! Oleg und Igor mit vielen andern Landleuten, Weibern und Kindern, welche Gepäcke tragen. Oleg. Flieht, flieht! Worte fehlen. Rette sich, wer kann! Gleb. Was gibt's? Wo kommt ihr her mit Weibern und mit Kindern? Igor. Flieht, flieht! Der Pole ist ins Land gefallen bei Moromesk und mordet, was er findet. Oleg. Flieht, flieht ins innere Land, in feste Städte. Wir haben unsere Hütten angezündet, uns aufgemacht, ein ganzes Dorf, und fliehen landeinwärts zu dem Heer des Zaren. Timoska. Da kommt ein neuer Trupp von Flüchtigen. Iwanske und Petruschke mit bewaffneten Landleuten treten an der entgegengesetzten Seite auf. Iwanske. Es lebt der Zar, der große Fürst Dimitri. Petruschke. Wer? Worte fehlen. Kommt mit. Gleb. Wie? Was ist das? Ilja. Wo eilt ihr hin? Timoska. Wer seid ihr? Iwanske. Zeile fehlt. Timoska. Was ist denn das? Da flieht ein ganzes Dorf landeinwärts. Worte fehlen. Und ihr wollt hin, wo diese hergeflohen, wollt übergehen zu dem Feind des Landes? Petruschke. Was? Feind? Es ist kein Feind, der kommt. Es ist ein Freund des Volks, der rechte Erb des Landes. Zeile fehlt. Da kommt der Posadnik. Posadnik mit einer Rolle tritt auf. Das ist ein böser Handel, Nachbarn und Ratsgenossen. Gott helf uns aus der Verworrenheit. Gott erleucht uns. Landleute, was gibt's? Posadnik? Posadnik, da ist ein Schreiben angelangt vom Zarowitsch, der bei dem Polenheere sich befindet, worin man uns, Worte fehlen, was sollen wir tun? Landleute, leset das Schreiben, lasset hören. Andere, das Schreiben, leset. Posadnik, nun, so höret denn, wir Dimitri Iwanowitsch von Gottes Gnaden, Zarowitsch von ganz Russland, Fürst von Uglitsch, Dimitrov und andern Fürstentümern, nach meiner Geburt Herr und Erbe aller russischen Reiche, an alle unsern königlichen Gruß. Gleb, das ist der ganze Titel unserer Zaren. Posadnik, Zar Iwan Wassilowitsch glorwürdigen Gedenkens, Worte fehlen, seinen Kindern treu und hold zu sein, Worte fehlen. Nun sind wir aber der wahre, leibliche Sohn dieses Zaren, dem Boris Godunow, nach dem Leben getrachtet, der aber durch ein göttliches Geschick erhalten ward. Wir kommen jetzo, unsern Erbthron einzunehmen, in der einen Hand das Schwert und den Ölzweig in der andern, Gnade den Treuen, Verderben den Widerspenstigen. Darum erinnern wir uns eures Eids, ermahnen euch, die Partei des Boris Godunow zu verlassen und uns als eurem erblichen Beherrscher und wahren Zar zu huldigen. Werdet ihr das tun, so werden wir euch gnädig regieren, wo nicht, so falle das vergossene Blut auf euer Haupt, denn eher stecken wir das Schwert nicht in die Scheide, bis wir den Thron unserer Väter bestiegen. Timoska, Zeile fehlt. Gleb, wie können wir dem Sohne unsers Herrn die Treu versagen und das Land verschließen? Ilja, Zeile fehlt. Timoska, wie? Seid nicht so einfältig, seid doch klug, wie könnt er so was heucheln, lügnerisch erfinden, wenn er's nicht wäre, würd er's sagen und behaupten? Gleb, das denk ich auch. Würde der Pole für einen Betrüger ins Feld ziehen? Timoska, und ist er's wirklich, Nachbarn, wie's nicht anders? Sagt, können wir dem Sohne unsers Herrn die Treu versagen und das Land verschließen? Ilja, doch haben wir dem Boris Godunow als unserm Zar gehuldigt und geschworen. Szenar und Skizzenblätter zur Fortsetzung. Die Absicht dieser Szene ist darzustellen, wie schnell das Abenteuerliche bei dem gemeinen Volk Eingang findet und durch welche Wege es wirkt. Wie hier, so ist es im ganzen Russland, und so ist diese Szene gleichsam ein Pfand des Sukzesses für den Demetrius. Der Eindruck des Manifestes muss aber gleich zur Tat werden, es muss etwas für ihn und gegen seine Feinde geschehen und Folgen haben. Es ist eine Menge Volks beisammen und die Anordnung darf ins Komische fallen. Es wirken viele konträre Kräfte zusammen, der Arpas der Russen gegen die Polen. Auf der anderen Seite findet man, dass lauter Unglück unter Boris' Regierung war, die große Hungersnot. Diese Dorfszene muss eine gewisse Totalität von Motiven vereinigen und auf eine prägnante Art das Getrennte koexistent machen. Ein Dorf ist auf der Flucht, um vor den Polen sich zu der russischen Armee zu retten. Ein anderes Dorf kommt eben in Alarm, ein drittes weiß nicht, wozu sich's entschließen soll. Neutralität kann nicht stattfinden. Es könnte ein heftiges Schisma entstehen, wobei die Frauen auf Seiten des Betrügers wären und die Männer zwängen, sich gleichfalls für ihn zu erklären. Warum das Märchen so vorzüglich auf die Frauen wirkt? Macht des fanatischen Parteigeistes auf rohe Menschen. Es sind anfangs bloß Männer und das Übergewicht scheint auf der Seite des Boris. Katinka kommt an der Spitze von vielen Frauen, welche alle Kinder an der Hand führen. Weiber haben gehört, dass man beschlossen, das Dorf anzustecken und ins innere Land zu fliehen. Die Frage ist, welche Partei der Herr des Dorfes nehme. Sie suchen Waffen zu bekommen, sie wollen die Gegenpartei zwingen. Es geschehen viele Fortschritte in dieser Szene, und während noch verhandelt wird, ist an andern Orten schon gehandelt. Fürchterliche Bewegung im Lande, wo steht die Armee des Boris, was geschieht in den nächsten Städten? Zu vermeiden ist, dass in dieser Szene kein Motiv wiederholt wird, welches schon auf dem Reichstag vorgekommen. Alles muss sogleich dramatisch klar sein. Nähe des polnischen Heers, Agenten des Demetrius, Manifest, Parteien, Gründe pro, Gründe contra, Mitleid mit dem Demetrius, Hoffnungen, Unzufriedenheit mit Boris, Furcht vor Demetrius Waffen, auf der anderen Seite Hass der Polen, Furcht vor Boris, Gewissensskrupel. Russische Nationalzüge sind sichtbar in dieser Szene. Sprüchwörter, Reich zertrennt, nimmt bald ein End. Der Flüchtige hat einen Weg, wer ihm nachsetzt, 100. Bruderliebe besser als steinerne Mauern, Nacken der Gemeinde ist stark, mußt nicht alles auffangen, was auf dem Wasser schwimmt. Der Hund ist Rauch, drum friert ihn nicht, Gewinn und Verlust wohnen in einem Hause. Die alten Propheten sind tot, neue sagen nicht wahr. Morgen ist klüger als Abend, Verstand beim Jüngling, Eis im Frühling. Auf dem Eis gesotten ist wunderbar. Timoska, Ilja, Nikita, Petruschke, Iwanske, Katinka, Butterwoche, Wasserweihe, Kabak, die Schenke, die Stummen, bei stiller Trommel, Akten in Rollen, Brot und Salz, Gnad und Liebe, muntere Brüder oder Jünglinge, das weiß Gott und der große Fürst, Sankt Anton auf einem Mühlstein. Lager der borisowischen Armee, ist es frei unter Zelten, ist's eine Festung, wer sind die Anführer? Zuski, Soltikow, Dolgoruki, Basmanow. Was für Motive bieten sich hier an? Erstens Misstrauen, zweitens Rivalität der Anführer und Nationalhass, drittens Landsmannschaften. Kosaken nämlich fechten auf beiden Seiten, und auf der des Demetrius fechten sie aus eigner Wahl. Viertens Bestechung, fünftens Begünstigung des Feindes und Bonfois und Gewissensskrupel. Sechstens der Geist russischer Soldaten. Siebtens Russen sind in Festungen gut. Die Armee ist zum Teil, ja größtenteils unzuverlässig, obgleich mächtig. Sie fühlt ihre Macht und dass sie das Schicksal des Zars in ihrer Gewalt hat. Noch bis diesen Moment steht sie da als ein unzerstörbares Bollwerk. Es ist ein böser Fehler, dass Boris abwesend ist, und einer der Anführer spricht es aus. Ja, er kann einen Eilenden abschicken. Man fühlt es bei der Armee, was ein Zar bedeutet und dass Boris wirklich gefürchtet wird, aber die Liebe fehlt ihm. Erstens, der Anführer fürchtet, dass die Kosaken zum Feind möchten übergehen, wo ihre Landsleute fechten und sie anzulocken suchen. Zweitens, einer von den Anführern will nicht unter dem andern stehen. Drittens, einer von den Anführern, Soltikow, neigt sich aus Glauben auf Demetrius Seite. Viertens, man fürchtet die Strenge des Boris. Fünftens, man fürchtet den Abfall der Städte und des Landvolks zum Demetrius. Sechstens, erlogene Sagen, die sich herumtragen, erwecken entweder Furcht vor dem Demetrius oder Glauben an ihn. Die Armee des Boris besetzt einen wichtigen Posten, den Demetrius nicht hinter sich lassen darf. Er muß sie angreifen, auch unter den nachteiligsten Umständen. Generale des Boris, Zuski, ehrsüchtig, aber dem Boris ergeben, Soltikow, gewissenhaft, aber dem Demetrius zugetan, Dolgoruki, ehrlich, aber schwach, Basmanow, verräterisch, Kosakenhetman Mazeppa, unzuverlässig. Demetrius geschlagen, die borisowische Armee siegt gewissermaßen wider ihren Willen, und ihr Sieg würde vollkommen sein, wenn es ihr ein rechter Ernst gewesen, aber man lässt den Demetrius, den man schon in der Gewalt hat, entwischen. Er kann schon wirklich gefangen sein oder sich für unrettbar verloren halten. Demetrius, da er keine Rettung sieht, will sich töten. Corella und Odowalski haben Mühe, ihn zu verhindern. Sein Unfall raubt ihm das Vertrauen auf seine Sache. Er kann sich schon in der Macht der Feinde befinden, aber sie herumbringen, dass sie ihm huldigen. Ist er auf der Flucht mit wenigen? Hat er sich in einen unhaltbaren Ort geworfen? Haben ihn seine Truppen im Stich gelassen? Hat er bloß das Unglück gehabt, von einem Angriff auf das borisowische Lager zurückgeschlagen zu werden? Seine Lage muß verzweiflungsvoll sein und seine Seele in die höchste Spannung versetzen. Ein solcher unerwarteter Erfolg, gleich am Anfang, beunruhigt im höchsten Grad. Aus diesem extremen Zustand der höchsten Hoffnungslosigkeit geht er in einen glücklichen über. Soltikow erklärt sich für ihn rein aus Gewissenspflicht. Er verspricht, zu ihm überzugehen, wenn er sich bis zu ihm durchschlagen könne. Durch diesen großen Dienst erwirbt sich Soltikow ein Recht auf ihn, und dieses bringt nachher den Polen Ombrage. Zuletzt, wenn dem Soltikow die Augen aufgehen, gerät er in eine große Verzweiflung. Soltikows Übergang zum Demetrius gibt seinem Glück den Schwung und bereitet den Abfall der ganzen Armee vor. Ein hoffnungsreicher Erfolg beschließt diesen Akt auf eine theatralische Art. Glück und Sieg des Demetrius.